Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer mit mir heute Nacht sprechen möchte, über welches Thema auch immer, der möge bitte diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111 oder der kann auch faxen unter 0800 5678 110. Manuel ist der Erste heute Nacht. Stimmt, 19 Jahre alt, ja? Ja, genau. Manuel, hi. Hallo Jürgen. Was ist dein Thema? Und zwar geht es mir um eine Sache mit dem Internet. Ja? Und zwar habe ich vor 4 Wochen, war es ungefähr her, jemanden kennengelernt über einen Chat. Mhm. Ein nettes Mädchen. Mhm. Und zwar ist das so ein Chat, da kann man verschiedene Chaträume anklicken, verschiedene Länder. Und da war ich halt im Polen-Chat und sie hat mich angesprochen. Eine sehr ungewöhnliche Sache. Im Polen-Chat? Genau. Das gibt es? Das gibt es. Also es gibt Deutschland von allen Ländern, mhm, und aller möglichen Interessen. Mhm. Vielleicht kennt das jemand, IRC, sehr bekannt. Und wie sprichst du dann in diesem Chat mit den Leuten? Meistens Englisch, mhm, manchmal Deutsch, mhm, manchmal ein bisschen Polnisch, weil ich lerne gerade Polnisch ein bisschen. Du lernst Polnisch? Ich lerne Polnisch. Wie ungewöhnlich, warum? Ich weiß es nicht, also es lag daran, dass ich jetzt Tschechisch lerne. Mhm. Warum lernst du Tschechisch? Wie ungewöhnlich, warum? Ich war auf einer Schulfahrt dort gewesen, aha, in Prag. Und das war sehr interessant gewesen, ja. Da dachte ich mir, ja. Ja, so fängt es meistens an mit der, genau, Sprache. So, also Chat, Polen, Chat, Mädchen, Polen. Genau, sie hat mich angesprochen, das ist sehr ungewöhnlich. Und irgendwie jemand hatte versucht, uns zu hacken. Auf jeden Fall war die Verbindung erstmal kaputt. Mhm. Danach habe ich dann irgendwie schon ein Gefühl gehabt. Und ich hatte auf alles Mögliche versucht, um sie wieder zu kontaktieren. Mhm. Wie lange hattet ihr gechattet? Wir hatten dann ein Stück nicht so lange gechattet, weil sie mir ihre Telefonnummer gab, direkt. Mhm. Ja, wie lange denn ungefähr? So circa 30 Minuten ungefähr. Mhm. Und hatte aber noch nicht telefoniert? Genau, wir hatten noch, mhm, nicht telefoniert, aber, mhm, danach hatte ich sie dann angerufen, weil, mhm, sie mir die Telefonnummer gab. Mhm. Und ja, direkt sehr sympathische Stimme. Mhm. Fantastisch. Also hat sich das Ganze sehr entwickelt. Wir haben also immer weiter E-Mails geschrieben, gechattet, telefoniert. Sie hat mir Fotos geschickt. Und ich habe ihr auch ein Foto geschickt von mir, also mehrere Fotos. Mhm. Und als ich sie sah, wusste ich sofort Bescheid, irgendwie, das ist die richtige. Das ist die richtige Polin für dich. Genau, nicht nur Polin, sondern allgemein die richtige einfach. Ja, ja, und sie hatte mein Bild auch gesehen, sie war auch sehr begeistert gewesen, mhm, von mir. Ja, und so lief das dann die ganze Zeit weiter und wir haben uns halt sehr viel in den ganzen E-Mails gestanden, so von wegen, was wir für uns empfinden. Mhm. Über der ganzen Geschichte, über den Erzählungen, von deinen Erzählungen, es schwebt ein großes Aber, oder? Ja nicht, nein. Na, erzähl mal weiter. Okay, jetzt, mhm, ja weiter, wie das Ganze weiterging. Mhm. Auf jeden Fall, ich hatte jetzt vor kurzem eine Dienstreise gehabt. Das war jetzt am Donnerstag, mhm, auf Freitag nach, mhm, Berlin. Mhm. Und ich hatte ihr gesagt, ich komme auf jeden Fall nach Polen. Mhm. Weil das ist, ich wohne in Bonn, ist Berlin natürlich näher und, mhm, habe das dann natürlich direkt genutzt. Sie hat, mhm, einen Geburtstag gehabt am Sonntag. Und wir hatten schon über sowas gesprochen wie Verlobung. Mhm. Aber das war nur so angedeutet. Mhm. Und ich wollte erst mal sehen, wie sie so ist, was, mhm, sie für ein Mensch ist. Mhm. Bin hingefahren, hab sie gesehen und es war einfach fantastisch mit, mhm, ihr. Mhm. Ist sehr schön, ja. Und weiter? Ja, genau. Dann haben wir den Geburtstag nicht am Sonntag, sie hatte am Sonntag Geburtstag, mhm, gefeiert, sondern am Samstag, mhm, weil wir am Samstagmorgen schon die Ringe gekauft haben. Mhm. Als sie mich sah und ich sie sah, wussten wir sofort Bescheid, es ist genau richtig, mhm, wir müssen diese Entscheidung unbedingt treffen, mhm, weil wir uns nicht sehr oft sehen, ja, und weil wir sehr viel füreinander empfinden. Mhm. Und ja, dann haben wir am Samstag den Geburtstag gefeiert und am Sonntag war dann der große Tag gewesen. Mhm. Wir haben uns dann verlobt. Ihr habt euch dann verlobt? Genau. Aha. Das Ganze lief halt so ab, wir waren bei ihr zu Hause gewesen, meine Mutter war leider nicht dabei. Ich reicht in der Annahme, dass das jetzt die Pointe der Geschichte ist? Oder kommt jetzt noch was? Es ist die Pointe der Geschichte eigentlich schon. Das ist die Pointe der Geschichte? Achso, ich dachte, es wäre irgendwas. Nicht ganz, meine Mutter wusste es halt bis heute nicht, mhm, und ich habe es ihr heute mitgeteilt. Mhm. Und sie war auch sehr begeistert gewesen. Ja, ist doch wunderbar. Also eine kurze Bekanntschaft übers Chatten, dann Telefon, Dann fährst du hin, Geburtstag und schon verloben. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist mir noch nie passiert, aber das Internet kann sowas wirklich machen. Das ist die moderne Zeit. Genau. Ich danke für den Anruf. Kein Problem. Alles Gute. Euch beiden alles Gute. Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Ich hatte ja jetzt noch den riesen Knaller erwartet, was er uns da erzählt. Ist ja für ihn sehr schön, aber doch recht gewöhnlich, ne, was er uns da erzählt. Pia, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Pia. Du hast mich angerufen. Ja, ich habe dich angerufen. Mein Thema ist heute sexuelle Verleumdung. Sexuelle Verleumdung? Ja, und zwar bin ich seit 4 Jahren mit einer Frau zusammen. Wir haben eine sexuelle Beziehung, ja, wo ich aber sagen muss, sie ist verheiratet und ihr Mann weiß es. Und ich verstehe mich auch sehr gut mit ihrem Mann. Das ist also nicht so, dass ich mich nicht mit ihm verstehe. Ich habe diese Frau damals kennengelernt. Wir haben Gespräche geführt und über Esoterik und wir sind uns einfach näher gekommen. Es war auch ein wunderschönes Erlebnis für mich. Ist es eigentlich auch bis heute noch. Du bist aber nicht verheiratet. Ich war verheiratet und ich habe 2 Kinder im Teenie-Alter und unter diesem, ich muss sagen, bei mir hebt sich die Schädeldecke, wenn ich, wir haben uns nicht geoutet und das ist einfach nur noch so ein Gekrampfe. Sag mal, Pia, warst du noch verheiratet, als du diese Frau kennengelernt hast und als ihr auch schon dann sexuellen Kontakt miteinander hattet? Nein, also es hat mit der Ehe nichts zu tun. Also du warst schon alleine, als du die Frau näher kennengelernt hast? Fast, ja. Ich war und schon fast. Weiß der Mann von deiner Freundin das von Anfang an? Ach so, ja. Also sie haben ihn das heißt, sie hat ihm das alleine ein paar Wochen danach erzählt und das war auch okay, hat das also wirklich gut aufgenommen und es sind sowieso 2 wundervolle Menschen davon abgesehen. Stelle ich mir sehr schwierig vor, das im Alltag hinzubekommen. Ist auch sehr schwierig. Ich muss dabei sagen, sie ist 26 Jahre älter als ich und nun musste ich oder wir müssen auch immer aufpassen, dass die Kinder das dann nicht so mitkriegen und sie sehen die beiden als Großeltern an und sie lieben sich auch. Also es ist also eine unwahrscheinlich tolle Harmonie auch. Wer sieht die beiden als Großeltern an? Ihre eigenen Kinder? Meine Kinder. Deine Kinder sehen die als... Wir selber haben keine Kinder. Ach so, ja. Und der Mann ist nie eifersüchtig auf dich? Nein, er ist ganz, ganz, ganz lieb zu mir. Und es ist sowas gibt es, glaube ich, nicht allzu oft, wo der Mann das weiß und eigentlich so sein Einverständnis gibt. Du hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, mein Thema ist sexuelle Verleugnung. Ja. Wie meinst du das jetzt? Ich meine das so, dass ich verleugne mich. Ich stehe morgens auf und habe schon gelogen, dadurch, dass ich mich nicht zur Sexualität bekenne. Und ich habe jetzt... Zur lesbischen Sexualität. Bitte? Zur lesbischen Sexualität. Zur lesbischen Sexualität. Nun muss ich aber auch dabei sagen, ich weiß nicht, inwieweit ich das immer verbinde. Ich habe dabei irgendwo auch immer ein schlechtes Gewissen. Also zwischendurch kommt das mal hoch, dann fängt sich das wieder. Das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin früher mal sexuell missbraucht worden von meinem eigenen Vater und habe lange Jahre geschwiegen, bis das erste Kind kam und dann war es einfach unumgänglich. Dann musste ich mich mit meiner Geschichte auseinandersetzen und bin dann irgendwann auch drauf gekommen, dass mein Vater alle 4 Kinder missbraucht hat. Und dadurch ist die Familie auch zerbröckelt, weil keiner irgendwo richtig hingucken wollte. Das hinterlässt natürlich seine Spuren und wird mit Sicherheit heute auch noch ein bisschen in ein heutiges Leben hineinreichen, diese Erlebnisse. Ja, zeig mir mal, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich diese Frau... Sie wusste von Anfang an von meiner Geschichte und sie hat mich auch sexuell befreit. Ne? Also ich weil du diese Frau die erste lesbische Beziehung, die du hattest, ja. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind 14 und 16. 14 und 16, also schon. Also ja, das ist auch so mein Problem. Fast erwachsen. Jetzt sag mir mal bitte, warum du dieses so sehr verheimlichst. Warum? Weil ich schon öfters unangenehme Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe immer so das Gefühl des Auflaufens, dass es nicht akzeptiert wird. Von wem denn? Von außen her. Von wem denn von außen? Ja, von der Gesellschaft. Ja, Gesellschaft. Gesellschaft, das ist so ein platter Begriff, sind wir alle. Ja. Hast du denn konkrete Erfahrungen gemacht, so in der, weiß ich jetzt, im Freundeskreis, in der Verwandtschaft, wo du da schon negative Dinge entgegengestellt bekommen hast? Ja, also dumme Texte hat man dann immer schon gehört. Mhm. Ja, aber das heißt, du hast es schon ausprobiert, oder wie? Ja, sicher. Und das ist mir dann auch zwischendurch dann signalisiert worden, inwieweit sie das jetzt nun chemisch mitgekriegt haben, dass da irgendwie was läuft, das weiß ich nicht. Also du hast schon irgendeine Andeutung mal gemacht und hast dann... Nein, keine Andeutung. Aber ich denke, dass das durch die Chemie auch durchkommt. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Problem, wir haben eine gemeinsame Freundin und die weiß von alledem nichts. Nun habe ich einen Fehler gemacht, wir haben so zwischendurch mal rumgespackt, dass wir zusammen in den Urlaub fliegen wollen. Mhm. Und das hat sich dann jetzt in die Realität umgesetzt. Mhm. Und ich habe dann zu der einen Freundin gesagt, ich möchte es meiner Freundin alleine sagen. Und dann können wir das zusammen tun. Sie weiß natürlich nicht, warum ich das tun möchte. Mhm. Und meine Freundin, die hat natürlich irgendwie was gemerkt. Und ich hatte ihr dann das gesagt, alleine gesagt. Mhm. Und da hatte sie mich gefragt, warum ich das nicht alleine gesagt oder warum wir das nicht zusammen gesagt haben. Mhm. Wäre denn deine Partnerin, deine sexuelle Partnerin, damit einverstanden, dass du das, dass du da öffentlich mit umgehst? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Und warum habt ihr da noch nie drüber gesprochen, wenn ihr 4 Jahre schon miteinander quasi liiert seid, zusammen seid? Also ich glaube, dass die Ängste eher so auf meiner Seite liegen und ich habe auch irgendwie so seit letztem Jahr... Die Kinder machen sich immer selbstständiger, die gehen in Diskos oder weiß der Geier, wo die sind. Und ja, ich war dann zu Hause und bin dann vor Verzweiflung auch mal rausgegangen, um auf andere Gedanken zu kommen, weil sie hat ihren Mann und ich habe keinen. Bist du denn manchmal schon mal eifersüchtig auf den Mann von ihr? Nein. Leben die sehr weit weg von dir? Ja, ein Stück entfernt ist sie schon. Also ich muss wie oft siehst du sie? Ziemlich häufig, also wir sehen uns 2-mal in der Woche. Und übernachtest du auch bei den Leuten? Ja, es war sogar am Anfang so, dass wir... Aber wie ist das denn möglich, wenn der Ehemann dann da ist? Wir haben seit Jahren ein getrenntes Schlafzimmer. Und wir haben am Anfang, habe ich mit den Kindern dort auch geschlafen und dadurch, dass wir jetzt selbstständig werden, müssen sie sich auch zur Freiheit geben. Und dann hat sich das beschränkt von Samstag auf Sonntag und dann war es eben halt seit letztem Jahr auch immer weniger geworden. Haben denn die beiden auch noch sexuellen Kontakt miteinander? Nein. Die haben es nicht mehr? Nein. Warum nicht? Von Jahre zuvor nicht. Also ist das eher so eine freundschaftliche Verbindung, die ja. beiden pflegen? Ja. Eine abgeklärte freundschaftliche Verbindung? Ja, aber eine ganz liebevolle. Mhm. Ja, das deutet ja auch darauf hin, dass er dann so tolerant seiner Frau gegenüber ist, dass seine Frau mit dir ein Verhältnis hat quasi. Ja. Mhm. Pia, ich kann dich wirklich nur ermuntern, wenn du, nicht nur weil du einen Druck verspürst, sondern auch ganz allgemein, dieses offen zu leben und die Dinge, die dir vielleicht da entgegenkommen, du sagst, die Gesellschaft reagiert so und so darauf, die sollten dich da nicht weiter stören. Und wenn etwas dir entgegengebracht wird an Kritik oder an unangenehmen Äußerungen, an blöden Bemerkungen, dann ist es halt erstmal so. Wobei ich auch glaube, dass das vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist und dass es auch erträglich heutzutage ist. Weil du tust dir ja nichts Gutes an. Und wenn du sogar sagst, dass deine Freundin da noch vielleicht noch lockerer drauf ist, so habe ich es gerade verstanden, als du, liegt das Problem ja bei dir. Das liegt bei mir, ja. Das sehe ich auch so. Weil ich das... Du kannst es deinen Kindern ja auch erklären. Das sind Jugendliche oder fast Erwachsene. Ja, es war auch immer so eine Sache. Ne? Also du hörst das ab und zu dann auch raus. Also sie leben eigentlich auch sehr, sehr, sehr offen mit mir. Also wir führen offene Gespräche. Sie wissen auch, was mir früher passiert ist. Also es haut sie so schnell nichts mehr um. Aber wenn die Kinder dann so miteinander umgehen, dann reden sie schon sehr abfällig in Anführungsstrichen dann über... Über Schwulen oder über die Lesben. Dann sollst du die Erste sein, die sie eines anderen belehrt, dass sie das nicht mehr tun sollen. Das ist sicherlich richtig und das wird auch immer wieder korrigiert und auch. Nee, durch die Offenbarung deines eigenen Lebens meine ich, nicht nur durch Argumente. Ja. Also du hast überhaupt gar nichts zu verlieren, Pia. Du hast nur zu gewinnen. Du hast Selbstbewusstsein zu gewinnen. Und das ist ja das Wichtigste überhaupt. Ja, und daran knacke ich. Ja, dass du deine Identität findest und zu der Identität auch stehst. Selber, ne? Ja, eben. Mhm. Also, ich finde, dass du das alles sagen müsstest und frei leben solltest. Ja. Dafür muss man natürlich auch ein bisschen sich aufraffen. Und nicht zu ängstlich sein gegenüber eventuellen Äußerungen von außen. Die muss man dann, wenn sie negativ sind, abprallen lassen an sich. Hm? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Das glaube ich, ja. Pia, möchtest du mit deiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Ja, möchte ich gerne. Dann würden wir dich gleich nochmal anrufen. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Michael, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ja, Michael. Hallo. Ja. Ja, hallo. Grüß dich, Dorian. Michael. Dein Thema. Ja, folgendes. Ich habe vor circa einem halben Jahr... Oh, Michael, gehst du mal ein bisschen näher ans Telefon. Das ist aber ganz schlecht. Ich habe vor circa einem halben Jahr eine Frau kennengelernt. Mhm. Und ja, die ist Krankenschwester vom Beruf. Mhm. Und ja, so im Laufe der Zeit, wo wir dann die Beziehung zusammen waren, kam sie mal mit der Idee, mir Klistier und Einlauf zu machen. Mhm. Und hat mich gefragt, ob ich da einverstanden wäre. Mhm. Nicht im Krankenhaus? Nee, zu Hause. Zu Hause. Ja. Mhm. Und da sagte ich, ja, okay, warum nicht? Kann man ja mal probieren. Und ja gut, ich fand es noch nicht mal so unangenehm. Mhm. Und mittlerweile ist es halt so, dass es eigentlich mehrmals die Woche der Fall ist. Ne? Also sie hat dir den Einlauf gemacht. Ja, genau. Und sie war die ganze Zeit dann auch dabei? Mhm. Ja. Mhm. Und mittlerweile ist es halt so, dass sie das mehrmals die Woche mir machen möchte. Und ich finde das schon, das war schon übertrieben. Ne? Mhm. Was genau passiert denn dann? Sie macht dir den Einlauf, sie bleibt bei dir im Badezimmer, bis alles passiert ist. Ja, und nee, dann? Also das ist bei ihr zu Hause und sie hat dann dementsprechendes Bett, da ist ein Latex-Laken drin und das macht sie dann im Bett, ne? Im Bett macht sie das? Ja, ja. Aha. Das verstehe ich nicht. Ein Einlauf macht man, da wird was in den Darm reingepumpt, ja, und das fließt wieder raus. Und damit wird der Darm gesäubert. Und das macht sie im Bett? Ja, also, wie gesagt, einlaufen und danach geht man auf die Toilette, ne? Mhm, eben, ja. Und dann? Ja, ja. Ja, und dann danach haben wir dementsprechend Geschlechtsverkehr, ne? Danach dann auch im Bett, ja? Ja, genau. Und was hat deine, ich meine, das ist ja eine Praktik in schwulen Kreisen eher, was hat deine Freundin davon, wenn du eine Einlaufprozedur hinter dir hast? Ich weiß nicht, sie findet daran Gefallen. Ich hab mit ihr Woran geredet. Findet sie denn genau Gefallen? Ja, ich weiß nicht, das macht sie irgendwie, denke ich mal, ziemlich geil oder so, mhm. denke ich. Ne? Mhm. Aber inwiefern bist du hinterher für sie attraktiv, sexuell attraktiver, wenn du da auf dem Bett liegst, nach dem Einlauf als vor dem Einlauf? Verstehe ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ich denke, sie regt sich, indem sie mir den Einlauf verpasst, ziemlich sehr schon. Ne? Das wird wahrscheinlich die Attraktion für sie sein, ne? Ja, dass genau. sie das bei dir macht. Ja. Mhm. Und das will sie jetzt mehrfach in der Woche. Ja, und mittlerweile finde ich es schon mittlerweile unangenehm. Mhm. Aber mhm. gut, ich habe jetzt bisher guten Abend drüber geredet und ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, nee, ich möchte es nicht mehr. Mhm. Und ich habe halt irgendwie Angst davor, dass sie dann vielleicht sagt, ja okay, und tschüss, das war's vielleicht mal. Ja, das wäre aber sehr traurig, Michael, wenn die Frau dich deshalb verlassen würde, weil sie hier nicht genug Einläufe machen kann. Also ich weiß nicht. Hat sie denn sonst noch irgendwelche anderen eher ungewöhnlichen sexuellen Praktiken? Legt sie die an den Tag oder wünscht sie sich die? Ja gut, sie mag beispielsweise sehr gerne Latex, also mhm. sie hat bei ihr zu Hause, also sie hat da so ein richtiges Latexbett, also mhm. mit Bettwäsche und so, und mhm. auf das steht sie auch, ne? Mhm. Dem okay. Da kannst du auch mitmachen, ne? Das ist ja, cool. Ich bin mhm. nicht unangenehm, ne? Ja. Gut, am Anfang etwas eine kühle Angelegenheit. Jetzt hast du ihr schon so ein bisschen signalisiert, dass du nicht mehr gerne immer zu diese Prozedur haben möchtest. Also nicht so oft in der Woche. Was hat sie denn gesagt daraus? Ja, ich soll mich nicht so anstellen, da wäre noch nichts dabei und so. Aha. Ja. Das ist schwierig, ne? Ja, mich, du kennst sie ja nun. Wie lange kennst du sie jetzt insgesamt? Circa ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Du, da kann man ja jemanden schon einschätzen. Was meinst du, wenn du sagst, nee, Mädchen, also einmal in der Woche, einmal in der Woche ein Lauf langt, was denkst du, was sie sagen würde? Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Ja. Ich müsste mal ausprobieren. Ja, nur allerdings muss ich es ausprobieren, ne? Wenn du das nicht willst und dir es auf die Nerven geht. Ich weiß gar nicht, ob das gesundheitlich so gut ist, das immer zuzumachen, keine Ahnung. Ja, ich denke, aber... Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Sie ist ja da auf dem Gebiet geschult. Also naja, gut, aber wenn sie... sie ist geschult, andererseits macht sie es auch noch an, ne? Und da fragt sich, was da überwiegt, ne? Die medizinische Weisheit oder die Geilheit, ne? Das weiß man ja nicht. Also sag ihr einmal, Mädchen, einmal in der Woche und das langt. Und dann mach irgendwelche anderen neckischen Spiele mit ihr. Genau, ich werde es versuchen. Tschüss, Michael. Alles klar. Wieder. Tschüss. Diana, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Eine ganz klare Leitung. Wie schön. Gerade summte das so laut. So, ja, Diana, hallo. Wir unterhalten uns jetzt. Über was? Ja, also mein Problem ist, ich bin im 9. Monat schwanger und der Vater von dem Kind versucht es halt zu leugnen, indem er mich halt unter Druck setzt und ja, halt damit droht, wenn ich sage, dass er der Vater ist, dass er mir dann die Kinder wegnehmen lassen will und so weiter. Du hast noch mehr Kinder. Also ich habe noch einen Sohn, der ist jetzt 3. Mhm. Was ist da vorgefallen? Warum verhält er sich so? Was meinst du? Also wir haben erst eine Beziehung gehabt, haben dann rein WG-mäßig zusammen gewohnt, weil wir uns einfach gesagt haben, wir trennen uns halt in Freundschaft. Wir haben einfach gesagt, die Beziehung läuft nicht mehr. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Wir haben aber miteinander geschlafen, auch trotz WG und keine Beziehung und so weiter. Und ja, irgendwann habe ich mich halt bei seiner Mutter sozusagen aufgeheult. Und er hat mir halt verboten, irgendjemand zu sagen, dass wir überhaupt miteinander schlafen. Und ja, dann habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Und du bist sicher, dass es von ihm ist? Ja, sicher. Also er ist der Einzige, der in Frage kommt, von daher. Also er hat jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich einen anderen Mann irgendwie sympathisch finde oder so, wo ich gedacht habe, na, man kann sich ja näher kennenlernen, vielleicht entwickelt sich ja irgendwann mal was. Dann hat er das immer irgendwie runtergemacht, indem er halt gesagt hat, der Mann taugt nichts oder das ist... Du hast gerade gesagt, du hast dich bei der Mutter ausgeheult. Ja, ich habe mich bei seiner Mutter ausgeheult. Wie hat er denn dann darauf reagiert? Also er hat es erstmal nicht erfahren, sie hat es erstmal nur für sich behalten und aber immer mir gegenüber gesagt, dass sie das Gefühl hat, er vergewaltigt mich, weil sie auch weiß, dass ich ja so wie die zweite Anruferin auch in der Kindheit missbraucht wurde erst und später auch vergewaltigt. Und ja, sie hatte halt das Gefühl, dass sie so die Situation von mir ausnutzt, dass ich... Dass er die Situation ausnutzt? Ja, dass er es ausnutzt irgendwie und das wiederholt irgendwie. Also steht sie mehr oder stand sie mehr auf deiner Seite als auf seiner Seite? Sie stand damals mehr auf meiner Seite, ja. Irgendwann hat sie ihn auch drauf angesprochen. Da war ich aber schon schwanger und das wusste er auch schon, dass ich schwanger bin. Ja, wie ist denn eigentlich zu erklären, dass er abstreitet, der Vater zu sein? Ja, weil er halt gesagt hat, wir haben keine Beziehung mehr und wir leben nur noch in der WG zusammen. Und das wollte er halt seinen Eltern auch so vorgaukeln. Und als die Mutter ihn da darauf angesprochen hat, was hat er da gesagt? Da hat er mich als Lügnerin hingestellt und ja, streitet es halt ab. Und ich habe auch zu seinen Eltern im Moment keinen Kontakt, weil ich einfach... auch nicht will, dass wir uns jetzt streiten oder so. Also die werden einen Brief von mir kriegen, wenn das Baby geboren ist, mit einem Foto und ich werde ihnen dann das sagen, dass ich mich nicht gemeldet habe, weil ich halt auch keinen Streit so wollte. Das heißt, der Kontakt zu den Schwiegereltern in Anführungszeichen ist eigentlich von deiner Seite aus ganz in Ordnung? Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch bei ihnen von Anfang an und auch die ganzen Monate, wo das halt erst, wo wir die Beziehung hatten und nachher halt auch nicht mehr, hatte ich eigentlich auch sehr großes Vertrauen zu den Eltern und die haben... Wie sieht denn jetzt dein Kontakt aus zu dem Vater deines Kindes? Wie oft habt ihr überhaupt noch Kontakt miteinander? Also von meiner Seite her überhaupt nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr, weil er halt, ja, ganz böse Dinge halt mir gegenüber angetan hat und dir angetan hat? Dir angetan hat? Also er hat, ja, dadurch, dass er von meiner Vergangenheit, von meiner Kindheit weiß, hat er mir irgendwann eingeredet, ich sei psychisch krank. Hat dann über seinen Job ist er dann an Medikamente rangekommen, an Beruhigungsmittel, hat mir die mit nach Hause gebracht und hat gesagt, die nimmst du jetzt und dann geht's dir besser. Das waren aber ziemlich starke Beruhigungsmittel, also ich weiß nicht, ob die Rohypnol was sagt. Das ist, ja, wenn man da, ich glaube, 10 Stück von nimmt, ist man schon hops. Dann kann man sich einen Stein drauflegen irgendwie. Also er hat dich gezwungen, quasi die einzunehmen? Nee, er hat mich nicht gezwungen, aber er hat mir halt eingeredet, ich sei krank und ich brauche das. Hast du sie eingenommen? Und ich habe sie auch eine Zeit lang genommen, ja. Habe aber gemerkt, dass ich mich, wenn ich die Dinger nehme, mich nicht um mein Kind kümmern kann. Und mir ging es eigentlich auch ziemlich schlecht damit. Also es sind üble Dinge passiert. Ja. Jetzt schreit er ab, dass er der Vater ist. Du weißt hundertprozentig, dass er es ist. Er versucht abzustreiten, aber ich habe mit dem Jugendamt gesprochen und die haben gesagt, also ein Vaterschaftstest und das Ding ist bewiesen. Also da kann er sich auch nicht rausziehen. Wo liegt jetzt genau das Problem? Ja, also er setzt mich halt unter Druck und ich habe halt Angst, dass er halt dem Jugendamt gegenüber oder sonst irgendjemand halt wieder in meiner Vergangenheit bohrt und das wieder alles in mir hochkommt, weil es belastet mich ja auch irgendwo. Wie setzt er dich denn unter Druck? Ja, also er hat ganz am Anfang, wo ich ihm gesagt habe, dass ich halt schwanger bin, fing er halt an zu sagen, ja, wenn du irgendjemand sagst, dass wir überhaupt miteinander geschlafen haben, ich habe genug Beziehungen durch meinen Beruf und kann halt, was weiß ich, dafür sorgen, dass die Kinder weggenommen werden. Naja, so einfach geht das ja alles nicht. Ja, sicher, nur ist halt die Angst da irgendwo. Und aber hab auch mal einfach auch so im Auge, dass da sehr viel Bluff wahrscheinlich mit im Spiel ist von seiner Seite aus. Ja, sicher, aber ja, es ist halt auch irgendwo die Angst, dass er wieder meine ganze Vergangenheit auffüllt, ne, mit dem ganzen Missbrauch und der Vergewaltigung und Wovor hast du da konkret Angst? Angst davor, dass du nochmal damit konfrontiert wirst? Oder Angst, dass zum Beispiel irgendwelche Behörden daraus für dich negative Schlüsse ziehen? Ja, zum einen, dass ich halt konfrontiert werde damit, ganz klar, weil ich habe halt ein Problem damit, drüber zu reden. Oder also vorhin, wo die zweite Anruferin dann halt geäußert hat, dass sie missbraucht wurde, also mir ist die Galle hochgekommen. Ich hätte mich, mir haben Tränen in den Augen gestanden, ich hätte heulen können eigentlich, aber ja, und zum anderen muss ich auch sagen, mein erstes Kind ist gestorben und wenn ich jetzt überlege, ich würde die Kinder auch verlieren. Also, aber so schnell und Gott sei Dank so schnell und einfach geht das in unserem Land nicht, Diana. Nur weil ein Mann durchdreht und nicht zu dem steht und keine Verantwortung trägt, wo er mit eigentlich Verantwortung für tragen müsste. Und du hast das Jugendamt ja nur auch schon eingeschaltet. Die wissen ja, dass es da Spannungen und Konflikte gibt. Und insofern werden die den auch schon mit Vorsicht betrachten. Ja, aber die Angst ist halt da und ich möchte meine Kinder halt nicht verlieren. Ich weiß nicht, das ist für mich im Moment der einzige Halt irgendwo, den ich überhaupt noch habe. Aber nochmal gesagt, so einfach verliert man, kriegt man die Kinder nicht weggenommen. Und die kriegst du schon überhaupt nicht weggenommen, weil du sexuell missbraucht worden bist. Und wenn es in irgendeiner Weise Komplikationen geben sollte, würde ich wirklich ganz offen mich auch den Leuten im Jugendamt anvertrauen und denen sagen, so und so und so ist es. Und ich habe auch die und die Sorge, dass du schon mal ein bisschen Wind aus den Segeln genommen hast. Und wenn du weiterhin unsicher bist, dann würde ich an der Stelle da mich auch gut und gezielt beraten lassen von jemandem, der sich gut auskennt in der Materie. Sei es ein Rechtsanwalt oder irgendeine eine Beratungsstelle. Ja, sicher. Nur ich bin jetzt im 9. Monat. Das ist noch ein Monat, bis das Baby geboren wird. Und im Moment ist es halt so, jedes Mal, wenn ich halt versuche, das Thema auch zu verdrängen irgendwie in mir, dann habe ich das Gefühl, dass ich tierische Bauchkrämpfe kriege und ich habe halt auch Angst, dass das Kind zu früh kommt oder so. Ist halt alles so. Also es ist nicht, du kannst es nicht für dich so innerlich hindrehen, dass du sagst, okay, jetzt beschäftige ich mich damit erstmal nicht. Erst wenn das Kind da ist, dann kümmere ich mich da richtig drum. Nee, das geht überhaupt nicht. Mhm. Also es ist hast du denn mal in der letzten Zeit mit jemandem vom Jugendamt gut und ausführlich geredet? Nee, vom Jugendamt nicht. Also ich habe einen ganz lieben Freund, der leider ziemlich weit weg wohnt, aber der mich halt auch regelmäßig dann anruft oder wir uns Briefe schreiben. Ja gut, da kann man sich so persönlich aussprechen. Ja. Aber jetzt geht es ja darum, dass dir mal jemand kompetent sagt, Diana oder Frau so und so, sie brauchen sich da keine Sorgen zu machen, das und das wird so und so laufen. Nee, vielleicht wäre es schon ganz gut, wenn du dich einigermaßen gut fühlst, im Moment mal so einen Termin zu machen. Ich möchte gerne, dass du mit der Annette, meiner Psychologin, jetzt redest, die dir da sicher auch noch, was die rechtliche Geschichte angeht, auch noch mal ein paar gute Tipps geben kann. Das wäre super. Ja, Diana, lass dich nicht so sehr verängstigen. Das ist vielleicht auch eine seiner Strategien, dass er dir einfach Angst machen will und dich damit in die Ecke treibt. So einfach ist es Gott sei Dank nicht, Leute irgendwie dessen zu berauben, was sie gerne haben und was sie lieben. Ja, klar. Ja? Leg mal auf, wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Ja, gleich. Tschüss. 1:31, 15 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themen. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Ruft mich ganz einfach an unter 0800 5678 111. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema, ich habe Macht über Menschen. Wer von euch sagt das oder spürt das so? Im positiven Sinne oder auch im negativen Sinne spürt ihr das. Ich habe Macht über Menschen. Das ist das Thema morgen. Und am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, haben wir Prominentenbesuch hier. Da wird eine ganze Stunde lang Ulla Kock am Brink hier bei mir im Studio zu Gast sein und sich euren Fragen stellen. Ihr könnt ganz einfach anrufen und die Ulla alles fragen, was ihr sie schon immer mal fragen wolltet. Es geht weiter mit Heinz. Und Heinz ist 66 Jahre. 66. Guten 66. Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe so ein kleines Thema. Ich muss mal klein ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Bitte. Ich bin verheiratet, lebe aber schon seit 25 Jahren getrennt. Mhm. War mit einem Freund 10 Jahre zusammen. Der ist an Herzinfarkt gestorben. Mhm. Und dann habe ich mir einen neuen Freund gesucht. Und wir haben auch wieder fast 10 Jahre zusammen gewohnt und gelebt. Mhm. Hatten auch ein super Verhältnis zusammen. War die Ehe ganz am Anfang deiner Karriere? Ja, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Während meiner Ehe schwul geworden. Ach so. Danach bin ich schwul geworden. Mhm. Und dann habe ich dann jetzt wieder einen Freund kennengelernt, mit dem war ich auch 10 Jahre zusammen. Ja. Und letzte Zeit haben wir so ein klein bisschen Querelen, letzte halbe Jahr oder so, oder das letzte Jahr schon ein bisschen. Ne? Naja, aber wir haben trotzdem weiter zusammen gelungen, es ging auch super gut. Und eines Tages kam natürlich ein anderer, der ist noch 2 Jahre älter wie ich, und hat ihn mir einfach weggenommen. Mhm. Und ich konnte das erst gar nicht begreifen, ich war so fertig. Ich habe dann, wir haben uns dann getrennt und wir haben uns 3 Monate gar nicht gesehen. Mhm. Ich habe dann in der Zwischenzeit einen Selbstmordversuch gemacht, war in der Psychiatrie. Und wie ich dann wieder rauskam, er hatte das dann wohl zwischendurch erfahren und dann haben wir beide wieder Verbindung zusammen aufgenommen. Mhm. Wir treffen uns auch jetzt öfters. Wann war die Trennung denn? Wann war das? Die Trennung war im November. Ah ja, ganz frisch. Und Ende Januar oder Mitte Januar habe ich den Selbstmordversuch gemacht, weil ich es einfach nicht begreifen konnte, dass er weg war. Mhm. Und nun haben wir uns jetzt nach 3 Monaten einfach mal wieder gesehen, haben uns dann getroffen und sprechen auch oft zusammen. Wir haben auch wieder zusammen 2-mal schon geschlafen. Natürlich, der andere ist sehr reich, und er weiß nicht, dass er gekauft wird von dem anderen. Er merkt das nicht mal. Also der andere wohnt 100 Kilometer weiter weg von hier. Nicht. Ist so eine Wochenendliebe bei den beiden an und für sich nur nichts. Wie alt ist denn der Mann, über den wir gerade reden? 38. Jahre. 38? Er ist dann auch kein Jugendlicher mehr. Nein, er ist schon älter, nicht? Nun frage ich mich, wollen wir uns jetzt öfters treffen? Wir haben auch schon mal über dieses Thema wieder gesprochen. Und er sagt, er sitzt zwischen 2 Stühlen. Er weiß nicht, ob er zurückkommen soll oder aber bei dem anderen bleiben soll, aber er meinte, der andere hätte so viel für ihn getan, wahrscheinlich finanziell oder Geld, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, da spricht er nicht drüber, er schweigt er nämlich auch. Aber er ruft mich jeden Tag an und wir gehen auch, wenn es geht, in der Woche, wenn er hier ist in Kiel, er ist ja mein Kiel, auch spazieren, wir sind zum Strand zusammen und wir treffen uns dann. Du liebst ihn noch? Bitte? Du liebst ihn noch? Ja, natürlich, und ich möchte ihn gerne zurück, also ist die Frage, hat er Zweck, weiter um ihn zu kämpfen, weil er jetzt ja ein bisschen zugänglicher wieder geworden ist. Und weil er hat ja auch schon 2-mal wieder mit mir geschlafen in der Zeit, wo der andere. Sag mal, Heinz, damals, als es zu Ende ging, im Herbst, warum ging es da zu Ende? Ja, der andere hat wohl mehr, ich weiß nicht, mehr Feinheiten gehabt für ihn oder mehr Streicheleinheiten oder sowas ähnlich. Ich weiß das nicht genau. Was hat denn dein Freund, wie hat dein Freund das denn begründet, dass er dann dich verlassen hat? Er muss ja irgendwas zu dir gesagt haben. Ich habe ihn gefragt, Liebchen, sagt er, das wusste er nicht, nicht? Das hat er nicht gesagt. Und nun muss ich sagen, ist vielleicht auch ein bisschen gekommen, wir haben noch einen großen Hund gehabt und der war schon ein bisschen kränklich. Ich habe mich mehr um den Hund gekümmert als um meinen Freund zum Schluss, wissen Sie? Also es war unser gemeinsamer Hund, nicht? Und der andere hat das eben verstanden, diese Situation voll auszunutzen. Er hat ihn immer wieder gelockt und hat den heimlich angerufen. Und ja, nur das hört sich so alles an. Das macht man ja immer sehr gerne, dass man dann die Schuld dem fremden Dritten, der da eindringt, gibt. Aber dein Freund ist sage und schreibe 38 Jahre alt. Also ein voll erwachsener Mann, der das ja nur selbst entscheiden kann, wo er hingehen kann, wenn er zusammen sein möchte. Aber ich weiß auch nicht, ob er richtig losgekommen ist von mir, das weiß ich nicht. Aber mich wundert auch, dass der so wenig spricht. Er begründet dir nicht richtig. Nein, warum ist das eben, ich komme da nicht richtig ran an ihn. Hast du ihn denn danach mal so... Ich habe ihn gefragt, wie ist das denn so oder was? Ja, sagt er, sitzt eben zwischen 2 Stühlen. Er weiß nicht, ob er da bleiben soll, weil der andere so viel für ihn getan hat. Er hat ihm wohl die Wohnung mit eingerichtet und weiß ich unterstützt ihn wohl heute auch noch finanziell und was ähnliches, weiß ich nicht ganz genau. Und wir beide haben uns das einmal beide geteilt. Es wurde alles gemeinsam gemacht, gekauft und auch... Hältst du es für möglich, dass dein Freund, dein 38-jähriger Freund, gerne jetzt auch auf 2 Hochzeiten tanzt? Dass er da absahnt und bei dir emotional vielleicht absahnt? Das Gefühl habe ich auch, dass er mich in der Woche bloß haben will und den anderen am Wochenende, wissen Sie? Und, du brauchst nicht immer sie zu mir zu haben. Das geht sicher auch. Ja, und da denke ich immer, aber er ist ja, ruft mich auch jeden Tag an, sonst braucht er mich ja nicht jeden Tag anrufen, was machst du, da kommst du vorbei. Und das ist das, was ich kenne. Ich weiß, ob ich mich weiter bemühen soll. Weißt du, welche Gefahr besteht, Heinz? Die Gefahr besteht, dass du jetzt wieder dich da so hineinlebst in diese Beziehung. Und wenn es dann nicht klappt, dann fällst du nochmal in ein schwarzes Loch. Und vielleicht noch viel tiefer als jetzt im Januar. Ja, ich bin ja jetzt immer noch schon beim Nervenarzt in Behandlung. Na, siehst du. Ich wurde ja zwangseingewiesen und konnte ja nur 24 Stunden festgehalten. Also das war eine äußerst labile Situation, in der du gestellt bist. Ich muss sagen, ich bin auch sehr labil, wissen Sie. Also, aber weißt du, ich bin sehr labil und Heinz, ich würde dieses Spiel an deiner Stelle nicht lange so mitmachen. Von wegen, ich sitze zwischen 2 Stühlen, dann soll er entscheiden, auf welchem Stuhl er sitzen möchte. Und der soll klar sagen, was er für dich empfindet. Und er soll dir auch klar ins Gesicht sagen, was er für den anderen empfindet. Und eine Konsequenz aus dem ziehen. Damit du auch klare Verhältnisse hast, auf die du dich einrichten kannst. Sonst läuft das jetzt noch 3-4 Monate und dann sagt er wieder adieu und du hängst wieder in der Nervenklinik oder machst noch schlimmere Sachen. Das ist schon das zweite Mal, dass ich das gemacht habe, nicht? Ach, das ist das zweite Mal sogar schon? Ja, ich habe das damals gemacht, wie ich das erste Mal wegging zu dem anderen Freund. Da wusste ich nicht, ob ich bei der Familie bleiben soll oder beim anderen Freund bleiben. Dann habe ich den auch selbst mal versucht gemacht, wurde den auch so im letzten Moment näher noch gerettet. Da hatte ich mit Tabletten zusammen so viele. Nur ist das natürlich auch keine Lösung, ne? Nein, das ist das eben nicht. Jetzt weiß ich nicht. Der ruft an, er hat heute wieder angerufen. Und was hält dich denn davon ab, zu sagen, hier, pass mal auf, ich muss klare Verhältnisse haben? Ja, ich versuche ihm das schon immer wieder beizubringen, bloß er weicht mir dann fürchterlich aus. Ja, aber dann musst du vielleicht auch mal ein bisschen Druck auf ihn ausüben und zu ihm sagen, pass auf, Junge, ich mache das so lange nicht mehr so lange mit. Wenn nichts von dir Konkretes kommt, dann möchte ich nicht mehr. dann muss er ja irgendwie reagieren. Denn daran kannst du auch sehen, wie wichtig du ihm wärst, wenn du sagst, ich ziehe mich zurück. Mhm. Dann muss er ja irgendwie aktiv werden, wenn ihm was an dir gelegen ist. Mhm. Gut, das will ich mal versuchen. Ich sehe ihn morgen wieder. Ja. Er wird sich ja morgen wieder melden bei mir. Er ruft mich morgen wieder an. Ja, mach das. Da muss ich mal sehen. Also ich habe Schatz jetzt schon öfters versucht, aber er weicht mir fürchterlich aus. Du musst ihn nageln. Ja. Ganz auch in deinem eigenen Interesse. Mhm. Gut, gut. Viel Glück, alles Gute. Ja, danke schön. Wiederhören. Tschüss. Gabi, 36, wo ist sie? Auf Leitung 10. Hallo? Hallo Gabi. Ja, ich höre dich nicht. Oh, du hast mich. Ganz leise. Gabi. Ja. Über was reden wir? Ja, ich habe ein tierisches Problem. Und zwar, ich bin jetzt in zweiter Ehe verheiratet. Mhm. Ich habe zwei Kinder. Mhm. Eins aus erster Ehe und eins aus zweiter Ehe. Wie alt? Mein Sohn ist 11 und meine Tochter ist 5. Ja. Und also wir haben aus unseren ersten Ehen viel Schulden mit übernommen und uns ging es halt finanziell sehr schlecht, ist auch heute noch nicht so besonders rosig. Und ich habe dann in ziemlich herben Notsituationen bei einem Begleitservice gearbeitet. Mhm. Und hört sich zwar komisch an in meinem Alter, aber ich wusste damals erstmal auch nicht so genau, was das ist. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, man begleitet mich halt zum Essen, zum Theater, so wie mir das auch gesagt wurde. Mhm. Ha. Und dann nach Hause gehen. Ja, danach, ja, also wenn, ja gut, ich meine, es hört sich total naiv an, aber... Ja, du hast gedacht, wir unterhalten uns schön, ne, über das Wetter und über Mode und Politik und ja, dann geht man nach Hause wieder. Zum Beispiel. Pustekuchen, weil, die wollten mit dir in die Kiste, ne? So war das. Und das war also einfach auch, ich sag mal, da waren es im Sommer, da waren es 28 Grad und meine Kinder hatten nur dicke Winterschuhe und so und die brauchten Sandalen und... Das habe ich mir auch dann vielleicht mehr gewünscht, dass es so wäre. Also vielleicht habe ich es auch gar nicht so richtig geglaubt. Nur jetzt habe ich gedacht, also ich habe dann damit aufgehört nach einem halben Jahr. Ich habe das total nicht in die Reihe bekommen und dergleichen mehr. Und habe gedacht, ja, man sagt ja, die Zeit halt alle Wunden, dass ich da, je mehr Zeit vergeht, da auch besser mit klarkomme. Mhm. Ich habe das meinem Mann dann auch erzählt. Ach, der wusste gar nichts davon? Nein, der wusste das nicht. Ich dachte, das hättest du mit ihm abgesprochen. Nee. Nee. Der wusste gar nichts davon. Nee, also ich weiß nicht, der hätte die Türe zugenagelt oder sonst irgendwas. Da hätte er nie zugestanden. Oder wie hast du das denn dann so hingekriegt, wenn du abends bis tief in die Nacht weg warst? Was hast du ihm gesagt? Mein Mann ist Fernfahrer von Beruf. Ach so. Und wie hast du, wer hat die Kinder versorgt währenddessen? Da hatte ich immer einen Bekannten oder eine Freundin halt. Das war nicht so das Problem. Wie viele Männer hast du begleitet in dem halben Jahr? Weiß ich nicht. Ach, ungefähr. 20? Mehr. 50? Mehr, und mit allen auch Sex gehabt? Nee, nicht mit allen. Also ich sag mal, je länger ich das gemacht habe, je besser wusste ich auch, wie ich das vermeiden konnte. Mm-hmm. Aber es ist dann schon klar, dass in der Regel es darauf hinausläuft. Ne? Ja, das ist vollkommen richtig. Das sollte auch jeder oder jede Frau, die sowas liest oder so, sollte sich da auch wirklich im Klaren drüber sein. Also das wird auch immer nett verpackt und verkauft von den Agenturen. Mm-hmm. Wobei es sicher auch Agenturen gibt, die ausschließlich diese Begleitung anbieten, ne? Oder? Also glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. An jedem Fall, ich habe es meinem Mann erzählt und er hat auch super klasse darauf reagiert. Der hat mir also auch keine Vorwürfe gemacht. Echt? Hat er nicht den großen Terror gemacht? Absolut nicht. Mhm. Ganz ruhig geblieben und der hat auch Mitgefühl gehabt und kein Mitleid. Ehrlich? Nicht einmal am Anfang ein bisschen ausgeflippt und hat gesagt, wie kannst du nur, wir hätten es doch irgendwie doch schon geschafft. Und nee, er hat gesagt, also er hätte auch mit Schuld daran. Erstmal hat er gewusst, was los ist und hat sich ja noch nicht mal gewundert, dass eben Sachen bezahlt wurden, wo das Geld dann hergekommen ist. Da hat er ja auch nicht nachgefragt. Und er hat es mir nie, also war nicht mal, wenn wir uns richtig zoffen oder so, er hat es mir nie vorgeworfen. Mhm. Also der Mann hat gut reagiert. Absolut. Aber du hast jetzt heute, nachdem du es hast sein lassen, Probleme damit psychisch. Ja. Es ist also so, ich steigere mich da irgendwie immer weiter rein. Ich verstehe das auch nicht. Ich rede auch immer mehr mit meinem Mann darüber und der ist auch immer noch geduldig und hört mir zu und es sind Situationen vorgekommen, wenn ich heute jetzt unter Stress stehe und wir haben viel Stress. Wenn man viel Schulden hat, hat man viel Stress. Wenn man sag mir doch mal, ich unterbreche mal, um wie viele Schulden geht es denn bei euch eigentlich? Ich schätze mal so noch 30.000. Das ist nicht viel, wenn man eine Familie hat. Und ja, da kommen noch viel zusammen. Also meine Tochter, die ist oft krank und die besucht selten den Kindergarten. Ich meine, wenn ich faul, ich kann ja arbeiten gehen oder so. Ich habe was gelernt, das ist alles kein Thema. weil er durchaus das Kind, ich sag mal, 7-mal im Monat krank ist, kannst du halt keine Stelle lange halten. Verstehe. Also du wolltest gerade sagen, wenn du so im Stress bist, dann was kommt dann hoch? Ja, dann, nee, Moment, dann passiert Folgendes. Also ich bekomme dann keine Luft. Ich atme und ziehe Luft ein, bekomme aber nicht wirklich Luft und kippe dann um. Und bin dann wohl bewusstlos, weil ich weiß dann davon nicht. So. Und ich habe mich, ich komme total nicht klar. Ich weiß das nicht, hast du aber auch erst seit dieser Begleitgeschichte. Ja, ich habe viele schlimme Dinge gehabt im Leben, aber es ist danach richtig durchgebrochen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das war vielleicht irgendwie der Tropfen, wo halt das Fass überlaufen. Was denkst du denn so, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Ekelst du dich von dir selbst? Ja, ich habe dann auch im Körper Ausschlag und Kratzen, da wirklich alles blutig oder ich habe auch das Gefühl, einfach nicht sauber zu werden. Was hat denn wiederum das Fass zum Überlaufen gebracht, dass du gesagt hast, was war der I-Punkt, dass du gesagt hast, nein, ich mach's nicht mehr, ich kann's nicht mehr? Ich hab also halt mal einen Termin gehabt mit jemandem und der kam rein und in dem Moment wurde mir schlecht und ich habe mich übergeben und der war dann sowieso bedient, aber in anderer Weise, als ich das gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann es auch körperlich nicht mehr. Also du hast es kein einziges Mal irgendwie professionell abziehen können. Nee. Wie die meisten das ja, die da beruflich tätig sind in diesem Metier. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Du hast nie so eine Trennung ziehen können zwischen diesem Job und deinem Körper und deinem Privatleben, deiner Seele, dem Gefühl, das ging alles. Nee, das war alles durcheinander. Nee, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber überhaupt trauen soll zu sagen. Ich habe das Gefühl, missbraucht worden zu sein. Ich meine, natürlich habe ich meine Einwilligung dazu gegeben. Ich habe auch Geld dafür bekommen. Das ist alles kein Thema. Aber trotzdem ist dieses Gefühl. Also ein wenig das Gefühl einer Vergewaltigung. Ja. Obwohl es keine Vergewaltigung war. Richtig. Das kann man ja so sagen. Richtig. Und ich manchmal denke ich, dann hast du wirklich einen Klatsch. Ich meine, ich war informiert dann darüber. Ich war alt genug. Ich habe gewusst, worauf ich mich eingelassen habe. Und immerhin, dass du es doch dann ein halbes Jahr durchgezogen hast. Ne? Und so viele Männer dann auch. Ja. Ja, ich sag mal, wir haben auch jetzt, wir führen eine super Ehe, wir haben immer eine super Partnerschaft gehabt. Und das läuft sexuell auch gut. Ja, also ich sag mal, bei meinem Mann läuft im Moment, er will gerne, aber es geht nicht mehr. Achso, das hat dann doch auch darauf seine Auswirkungen. Ich weiß es nicht, das ist ja jetzt, sag ich mal, nahezu 2 Jahre gelaufen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei ihm so richtig hochkommt, dass er sich darüber richtig bewusst ist. Das liegt 2 Jahre zurück alles. Das liegt 2 Jahre zurück. Und 2 Jahre lang beschäftigst du dich damit? 2 Jahre lang kommt es immer wieder hoch. Am Anfang habe ich es erfolgreich verdrängt. Und dann war ich stolz darauf, dass ich aufgehört habe. Das fand ich eine klasse Entscheidung. Und aber je mehr ich das vergessen wollte, je mehr habe ich darüber nachgedacht. So wie wenn du Diät machst, denkst du ständig nur an Essen. Klar. So irgendwie. Und es ist ja eben so gravierend, dass es dich nicht nur in Anführungszeichen seelisch belastet, sondern es hat eben auch die Auswirkung auf eure Ehe, ne? Nämlich auf euer Sexleben. Ja, ich sag mal, mir ist es nicht so wichtig, weil ich einfach zu meinem Mann eine andere Verbindung habe, die mir über alles andere geht. Aber es ist schade. Gut, aber es gehört dazu und dein Mann hätte es auch gerne. Und wenn du entspannt wirst, wird es dir ja auch Spaß machen. Es macht mir mit ihm immer Spaß. Siehst du, ja. Also ich finde erstmal sehr, sehr, sehr erstaunlich und wirklich ein Zeichen von ganz großer Liebe, dass dein Mann so reagiert hat, Gabi. Ich glaube, auf diesen Mann kannst du verdammt stolz sein. Ich würde ihn auch für nichts auf der Welt hergeben. Das ist unglaublich. Ich dachte gerade, als du das erzählt hast, da hätte es aber richtig im Kanister gerappelt. Ich hatte es mir auch so vorgestellt. Lass mich mal aufzählen. Das finde ich ganz, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ein dickes Kompliment an den Mann. Ja. Zum Zweiten ist es natürlich auch eine tolle Sache, dass du, und darauf kann man ja auch stolz sein, dass du das wieder hast selbst aufgegeben. Du hast gesagt, nein, es ist nicht mein Ding, ich höre damit auf. Ne? Das ist ja, man muss ja auch mal so in so einer unangenehmen Situation so die positiven, die guten Seiten sehen. Ich glaube, dir wäre gut geholfen, wenn du mal, du musst wahrscheinlich keine langwierige Psychotherapie machen oder so, aber wenn du ab und zu mal mit jemandem reden würdest, der dich so ein bisschen seelisch leitet oder so ein bisschen mal aus der Ecke herausholt. Also wenn du erstmal eine Beratungsstelle aufsuchen würdest. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich für dich. Ja, ich ich denke schon, weil ich finde da keinen Ausweg raus. Also das werdet ihr beide auch nicht schaffen, dein Mann und du, so gut die Gespräche auch sind. Aber ich glaube nicht, dass so der letzte Knoten damit geöffnet wird. Hast du denn mal drüber nachgedacht? Hättest du da auch, wärst du bereit dafür, das auch zu machen? Ja, ich bin also jetzt an einem Punkt, wo ich habe überhaupt keine Freude mehr am Leben. Also ich habe meine zwei Kinder und deswegen kann ich mich nicht einfach so aus der Affäre ziehen. Aber das wäre das, was ich am liebsten täte. Sofort auf der Stelle. Ich hätte da überhaupt kein Problem. Also du musst es auch machen. Wenn du so einen Satz sagst, ich habe überhaupt keine Freude mehr am Leben. Nee, überhaupt nicht mehr. Ja, das ist ja nun doch sehr, sehr gewichtig. Also es muss jetzt was passieren. Es muss dir jemand Professionelles helfen. Ja, ich meine, ich mach's ja nicht, weil dann stehen meine Kinder alleine da und dann geht's denen irgendwann mal wie mir und... Wie meinst du, ich mach's ja nicht? Ich würde mir ja nicht selber was antun. Nein, ich würde es ja gerne machen, aber das würde ich nie tun. Nein, darüber wollen wir auch gar nicht jetzt reden. Da gibt es ja einen Ausweg. Ein Ausweg ist, du musst zu jemandem gehen, der davon Ahnung hat, der dir hilft, der dir mit den seelischen Konflikten hilft dich, dass es dir besser geht. So. Irgendwo ist es ja auch mega peinlich, ne? Ich meine, wenn du jemandem gegenüber sitzt und erzählst das so. Gabi, was meinst du, wenn du bei einem Psychologen bist, was der für Abgründe von Menschen, Seelen kennt? Ich weiß nicht. Ich doch. War noch nie da. Bitte? Ich sage, ich weiß nicht, ich war noch nie da. Doch, aber ich kann es dir versichern, das ist so. Was die alles zu hören bekommen, da wirst du noch ein kleines Licht geben. Und außerdem ist das dessen Job. Das ist genauso ein Job, wie wenn ein Arzt, wenn ein Chirurg eine schwere Operation vollzieht, dann muss der Psychologe sich halt mit Verknäulungen der Seele beschäftigen. So, und jetzt wirst du gleich mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden. Und die kann dir ein paar Tipps geben, wie du das am geschicktesten machst. Okay. Ja? Ich wünsche alles Gute und mach es bitte für dich, für deine Familie, für deinen tollen Mann, damit ihr wieder ein entspanntes Leben führen könnt. Okay. Alles Gute. Vielen Dank auch. Tschüss, Gabi. Ja, ciao. Daniela, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Daniela, guten Morgen. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also du hast doch zu einem bestimmten Thema angerufen hier. Ja, genau. Ein bestimmtes Anliegen. Richtig. Ja. Und zwar, ich bin 34, bin seit 14 Jahren verheiratet. Mhm. Und habe seit 9 Jahren keinen sexuellen Kontakt mehr mit meinem Ehemann. Seit 9 Jahren? Nicht ja, mehr. Also das läuft aber auch so ab, dass weder Selbstbefriedigung läuft, noch, also ich mache auch keine Seitensprünge, es fehlt absolut die Lust, auch von ihm. Mhm. Also es läuft absolut. Was ist denn da damals vor 9 Jahren? Ist da irgendwas passiert? Oder hat es dann einfach schlagartig aufgehört? Vor 9 Jahren habe ich ein Kind bekommen. Mhm. Und ja, das haben sie uns abgenommen, weil er damals drogenabhängig war und mir alleine haben sie das nicht zugetraut. Mhm. Und ich denke, das hat damit wenig zu tun. Wir haben dann, wie gesagt, er hat dann mit den Drogen aufgehört und... Gab es denn nach der Geburt sexuellen Kontakt zwischen euch noch? Nein, gar nicht. Also das war aber auch vorher schon, ja. Mhm. Also, wie soll ich das sagen? Das ist... komisch. Hast du denn keine Bedürfnisse? Nein. Nein. Seltsam, ne? Ich masturbiere ja nicht mal. Also sonst hätte ich ja Bedürfnisse, aber ich gucke auch nicht nach anderen Männern oder so. In keinster Weise. Und er ebenfalls nicht. Ich muss dazu sagen, er ist HIV-positiv, das weiß er seit ein paar Jahren. Mhm. Und ich würde ihn auch niemals verlassen, ja. Also es fehlt mir zwar schon was in der Beziehung, ja. Aber, ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er HIV-positiv ist, dass er keinen Sex mehr hat. Nein. Befriedigt er sich denn selbst, weißt du das? Also, er sagt, er hat ab und zu mal eine Morgenlatte und so, ne? Aber auch selten, ne? Also, Wie fühlst du dich denn in dieser Ehe? Tja, wie soll ich das sagen? Verzweifelt manchmal glücklich. Wir schreien uns auch oft an, weil natürlich die Emotionen auch irgendwo raus müssen. Mhm. Ja. Aber wenn du verzweifelt bist, woran verzweifelst du? Naja, dass unsere Partnerschaft eigentlich nicht so läuft, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ne? Wie würdest du es dir so, wenn du es dir wünschst? Ja, harmonisch halt. Also auch, ich verlange jetzt nicht ja so 10-mal am Tag Sex oder so. Also einmal im Monat würde mir schon genügen. Mhm. Aber es gehört halt dazu. Ne? Ja, genau, es gehört dazu, obwohl ich selbst ja auch keine Lust spüre. Aber ich denke, wir würden uns dadurch auch wieder ein Stück weit näher kommen. Ne? Wie ist es so mit Zärtlichkeiten? Auch nicht. Auch gar nichts? Nein, er blockt da total ab. Hast du eine Idee, eine These, warum er abläuft? Ich rede da nicht drüber. Überhaupt nicht. Tausendmal probiert. Ich habe versucht, mit der Eheberatung zu schleifen und alles unmöglich. Macht er nicht mit. Und vor dieser Zeit, also gehen wir erstmal so, weiß ich nicht, 12 Jahre zurück oder 10 Jahre zurück. Ja, da ging es kunterbunt los in allen Richtungen. Also da sehr auch aufgeschlossen, ne? So alle möglichen Praktiken und auch Zärtlichkeiten. Ja, und auch wilden Sex und sanften Sex, je nachdem, ne? Also was so anlag. Aber meinst du denn nicht, Daniela, dass du ein Recht darauf hast, dass dein Mann dir das erklärt, was mit ihm los ist, warum er das nicht mehr möchte? Gehört das nicht zu einer guten Partnerschaft dazu, auch zu einer guten Freundschaft? Ja, schon, aber er versucht es dann. Aber er sagt dann, komm auf, gehen wir uns mal waschen und dann gehen wir ins Bett so auf. Das ist für mich halt ne, so, zieh mal halt die Pflichtnummer durch. Ne? Wie alt ist er? Der ist jetzt 37. Und da habe ich dann halt auch, ja. Ja gut, aber das heißt ja, er weicht aus. Ja, er weicht seit Jahren aus. Richtig. Hat dich das, mich würde es glaube ich sehr wütend machen nach einer gewissen Zeit. Ich käme mir da verarscht vor. Ja. Guck mal, du wirst ja abgewiesen. Es ist ja nicht nur, dass ihr keinen Sex miteinander habt. Vielleicht habe ich mich auch schon dran gewöhnt. Ja, ich weiß. Das hört sich auch so an. Dass du das ja auch, dass du das meinerseits keine Bedürfnisse mehr. Ja, das hört sich so an, als würdest du wirklich alles verdrängen. Ja. Nach dem Motto, bloß nicht dran rühren, weil wenn ich dran rühre, dann bricht alle Unzufriedenheit dieser Welt vielleicht über mich. Ja, richtig. Ja. Ich finde es auch wirklich so schlimm, dass er auch die Zärtlichkeiten dir verweigert, selbst wenn er keine Sehnsucht und Sexualität hat. Und er sagt dir keine Silbe, was los ist, was in ihm vorgeht. Nein, ich versuche oft mit ihm darüber zu reden und sagt er, hör auf, du quatschst mir den Kopf zu, auch wenn es um seine Krankheit geht und so. Und dann sagt er will darüber nichts hören, er ist nicht krank, er versucht das zu verdrängen. Und ist er denn schon krank? Noch nicht, aber naja, seine Viruslast ist schon ziemlich hoch, ne, so 500.000. Ist es so, dass du vielleicht auch wegen seiner Krankheit Rücksicht auf ihn nimmst und ihn nicht so sehr unterdrückst? Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche da auch schon so alles abzunehmen. Ich mache den ganzen Papierkram zu Hause. Ja, nee, ich meine gar nicht mal diese Art von Rücksicht, sondern dass du deshalb auch keinen Druck auf ihn ausübst. Ja, und klar, natürlich, weil es ja auch körperlich zum Teil geschwächt, also schubweise geht das dann auch immer, ne? So ist er dann mal fertig. Und aber es klingt ja auch so, Daniela, als sei er seelisch auch überhaupt nicht im Lot. Irgendwas, nein, ist er auch nicht. Irgendwas ist er bei ihm auch nicht im Ordnung. Und dann will ich ihn dann auch nicht noch mit meinen Sachen belasten. Ja, aber vielleicht hängt das ja nur alles zusammen. Deine und seine Problematik. Ja, klar. Und wenn er sich so abkapselt und so zumacht, dann ist er ja nur wirklich auch selbst dann schuld, wenn es überhaupt nicht, wenn es vollkommen stagniert, wenn es nicht vorangeht, nicht zurückgeht. Ja, er hat auch sehr viel Depressionen und Und wenn du schon den Vorschlag gemacht hast, komm, lass uns mal zu einer Eheberatung gehen. Und er sagt nein. Er geht auch nicht alleine zum Psychologen wahrscheinlich, ne? Nein, weil er hält von den Leuten nichts. Derweil, der hat ja auch schon Therapien gemacht wegen seiner Drogensucht. Ja, und der babbelt jeden Therapeuten über den Tisch. Ja, also aber intelligent genug dafür ist er. Daniela, es gibt auch Therapeuten, die wird er nicht unter den Tisch babbeln, ne? Ja, genau. Aber und mit der Einstellung geht er dann, wenn er überhaupt hingehen würde, würde er dann dahingehen. Ich sage ja schon, komm, such du dir denjenigen aus. Ja? So, jetzt lassen wir aber noch, wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, über dich reden. Lassen wir über dich reden, über dein Problem. Was würde geschehen, wenn du ihm sagst, pass auf, ich kann so nicht mehr leben? Das würde ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie lange der Mann lebt. Mein Mann, ich liebe meinen Mann über alles und ich nehme das in Kauf. Und wenn das noch 10 Jahre so weitergeht, dann geht es 10 Jahre so weiter. Und wenn es nur noch ein halbes Jahr geht, dann geht es ein halbes Jahr so weiter. Also noch, er ist nicht mal erkrankt, ne? Das heißt also... Nein, aber es sieht sehr schlecht aus. Also die Viruslast ist vom letzten Mal sehr sprunghaft angestiegen und er verträgt diese verflixte Kombination nicht, diese Dreierkombination. Also so, diese Aussage gerade war so klar, dass du ja mir sagst, es wird überhaupt nichts passieren. Ich bin nicht bereit, etwas zu machen. Aus Rücksicht auf ihn. Ja, klar, logisch. Trotzdem fühlst du dich so unwohl. Ja. Ja, klar. Aber ich denke, es ist ja auch nicht normal, dass man keinen Sex hat. Ja, das ist es ja. Ich finde ja, dass man auch jemanden, der in der Weise betroffen ist, wie dein Mann betroffen ist, dass man den auch konfrontieren muss damit, dass er seine Partnerin permanent verletzt. permanent. Ich glaube, das sieht er nicht. Das sieht er nicht. Er ist so beschäftigt mit seinen Problemen. Ich bin gar nicht sicher, Daniel, ob du ihm das schon mal so richtig gesagt hast. Ich bin ganz klar, dass der das kapiert. Ich bin mir gar nicht sicher, wie du jetzt so hier erzählst. Ich möchte dir anbieten, auch mit der Annette noch mal ein paar Worte zu reden, weil die Sendung jetzt zu Ende ist. Mhm. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an, Daniela. Okay. Alles Gute, klar. Wiederhören. Mhm. Vielen Dank. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Unser Thema morgen heißt, ich habe Macht über Menschen. Wer von euch hat Macht über Menschen? Wer mag mir davon erzählen? 1 Uhr Radio 1 live und wieder erfahren. Macht's gut. Tschüss.